Zackige Gebirgswelt, deren Schatten nach dem Sonnenstand fällt. Die beweist, was ich als Regel erfuhr, alles hing in sin himmlischen Weiten. Der Sternläufe liebt die schöne Natur. Wo lässt die Berge das Männlein im Mund? Wahnsinn, in gleich langen Zeiten gleich große Flächen sich einfügen, wo das Dritte der großen Gesetze lenkt, dass die anderen es sinnvoll macht. Zwei Jahre Himmelskörper reden, Quadrat und Kubus Proportion durch Gottes Weisheit. Gottes Weisheit gebracht. Ich konnte dich lieben, dem Gericht zu entfliehen, du warst unklug. Ins Hause hier im Reich. Die Kirche ist schwäbisch hier am Ort und ihren Obern ergeben genug. Dich brachtest du in üblen Verdacht und all deine Kinder in arge Not. Geh zurück nach Württemberg sogleich. Ich will bleiben. Du hörst, was ich gebot. Nicht zu deinem Vorteil schickst du mich fort. Für deine Rettung, für unsere Eintracht. Die Großmutter ging fort von hier, vom Vater gedrängt zu reisen. Bestem Willen, so schlicht es der Wahrheit. Käpplerin angeklagt der Hexerei. Gewiss hat was genossen, führt die Beschuldigte herbei. Dort kommt die Sitzelerin. Schrei so schuldbewusst die Teilen an. Die Klage. Hat der Frau des Landboten die Fellsucht angehext. Auf einer Sau sah man sie aus dem Schornstein reiten, wollt Kindern das Gesicht verdrehen. Eine Schwangere hat sich in sie versehen, denn war ein Kind wie mein Hohenbett. Einen 20 kraftgeweihten Riss verursacht sie, wie man fand in des Krägers Gartenplan. Berührt sie die Neid, damit die Milch überwirrt. Die Zeugen seien examiniert. Was mit des Landboten Wein? Wieso in Ziegenkranz? Was mit dem Schwein? Schwindelkopf kam aus dem Schornstein. Verdrehte sie das Gesicht den Kindern? Das Gebiet blutet und Kohl zerrinnen. Der Beatrice, die Kühe, ist Geburt. Kein Teufel, ich wart mit ihr. Widert mich an, glaubt mir, die Mutter zu zeihen. Doch Recht ist Recht, und der Sippe Leum und bleibt ungetrübt. Ich weiß nicht, was sie sonst noch verübt. Grabschänderei beging sie dort. Ihr hört's, die beklagten Anwalt hat's Wort. Trotz ehrlicher Klage und Zeugen muss man bedenken, Beklagte ist alt und täppisch, wollte in ihrer Einfalt vielleicht Gutes. Ruhe, wir haben genug gehört. Käpplerin, was habt ihr zu sagen? Alle Zeit zu mir käme, wenn immer stört lindende Salbe und Tränklein, und je soll ich eine Hexe sein. Mit dieser Antwort kommt ihr nicht weit, man muss euch drum peinlich befragen. Zeigt ihr die Geräte Stück für Stück? Es bieten nur ihr Same. Fast glaubt ich, du kämst nicht mehr. Du bist doch vorbei, das Land. Selbst Stärkste ertragen solchen Schreck nicht. Ich kam noch zur rechten Zeit. wie steht hier das Gericht? Ihr Sohn des Kaisers Mathematiker. Verzeiht, mich rief die Not der Beklagten hier. Wieder sein Ruhm nach ihrer Ohnmacht wird sie vor der Tortur bewahren. Freilich, weckt mich ungefragten. Ihr Familie und Rechtsbeistände behaupten ihrer Unschuld seit Jahren. Wir haben den Gegenbeweis erbracht. Ein Prozess, fast ohne Ende. Euer Richten und Urteil in Ehren, es überzeugt leider nicht. Euer Einwand wird nichts ändern. Mir überreicht vom Obergericht in Tübingen dem legaler Bescheid folgt in kürzester Zeit, bestätigt doch selber vom Landesherrn. Bringt bei, was ihr wollt, sie gestand, da sie bei währendem Prozess entwich. Damit hat sie ihre Schuld bekommen. Sie floh nicht, um Schutz bat sie mich, hätt' doch bleiben können, ferne Gefahr. Irgendwas plante sie mit dem Besuch. Freiwillig kam sie bei, das ist wahr. Ich selbst schickte sie zurück, überzeugt von ihrer Unschuld und gerechtem Spruch. Verordnung von oben, der man sich beugt, so ist leider, sag ich, und Berufe vorbehaltend. Suspendiert dieser Fall. Zu viel Geschwätz, Geschrei und Gehabe, um diesen faulen Prozess zu graben. Für eure Einsicht danken wir all und weiser Unterordnung. Befreit sie von Ketten und Banden und verlasst das Gericht. Wir können ihnen den Freispruch zwang, doch trauten wir von Anfang nicht. Alles wäre gelungen, wär ich dich her. Wolltest du die Mutter verurteilt sehen? Ach was, die Herren Erkäppler darf nicht zu Schande gehen. Dafür opfertest du sie gern hin. Soll sie erneut Unfug treiben, wie in Furcht vor neuem Prozess bleiben. Sie ist eine Unruhstifterin. Unserer Mutter ist sie wohl zuerst. Du bist froh, wenn du nur alles verkehrst. Und du, aus des Fäusten ist du bestehen, nur ihr keiner Feind ins Auge sehen. Kocht nach eurem Geschmack den Brei, zum Auslöffeln bin ich nicht dabei. Beschmähliche Kinder das sind, ging's nach ihnen, welch längst hängt, einer Mutter, die klare denkt und verabscheut ihren Kleinkram, den möchten sie am liebsten abschieben. Du bist mein einzig liebes Kind, Befreiung herkommt. Mutter, leicht war mir's nicht gemacht. Was hab ich geredet, beteuert, geschrieben, berufen, gekämpft? Sei dankbar, dass ich rechtzeitig hier war und gib keinen Grund zu neuem Verdacht. Das hab ich nie getan, kann nicht dafür, wenn sie nicht sehen, was ich weiß und will und tun kann. Ein zweites Mal soll nicht gelingen. Ein zweites Mal wird nie geschehen. Einmal gelang es nicht, hier zu zwingen. Von Sohnes Liebe, Zorn und Mitleid ließ mich einigst treiben. Herr, was diese Macht sei. Mein Beten offen und verheimlicht, beschwören und verheimliche mein Gewalt ist den Beschluss, Gott und Volk es wolle nicht. Wenn's so dich freut, was muss getan werden? Ich weiß ein Kraut, das gibt einen Drang, der alle denkbaren Schmerzen kuriert und jedes Wesen heilt, das krank. Ob nicht zwischen Steinen und Erden ein Metall leicht zu finden wird, wo alle Hass Gold lässt, alle Armut auf immer verschwinden. Voll Traum, was das mich berührt. Hör weiter und folge mir gut. Metall und Kraut und beide unendliche Kraft. Was mir fehlt, ist der kluge Geist. Die Laboratorien baut, die Essenz im Großen zu brauen. Und im Bergwerk ein Schwerfenheit, was Metall würdet und zu Geld schlägt. Wenigen Worten. Schluss.